Vier Stunden dauerte die pompöse Gala, bei der die wichtigsten Filmpreise der Welt verliehen und heute Nacht zum 87. Mal verliehen wurden. Wir zoomen das Ereignis noch einmal heran im Schnelldurchlauf und auch nur auszugsweise. Welcome.